Abschnitt 18 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. In der Kaktusfalle. Teil 3. Als wir aufgebrochen waren, ritt ich zunächst allein hinterher, um, ohne dass es der Häuptling bemerkte, meinen Lasso so in fertigen Rollen um die Schulter zu legen, dass es nur eines schnellen Griffes bedurfte, ihn wurfgerecht in die Hand zu bekommen. Dann ritt ich als Führer voran und rief ihn an meine Seite. Ich unterhielt mich in der Weise mit ihm, als ob ich ihn gar nicht beaufsichtigte, und blieb dann, als es zu dunkeln begann, mit ihm weiter und weiter zurück, bis wir uns anstatt an der Spitze des Zuges schließlich am Ende desselben befanden. Die Dämmerung verdichtete sich schnell zum vollständigen Abenddunkel. Schieber Big ritt mir zur rechten Seite. Ich tat so, als ob mir am Sattelzeuge etwas in Unordnung geraten sei, hielt das Pferd an und beugte mich, ohne abzusteigen, an der linken Seite nieder. Wir waren die Letzten im Zuge, ich drehte ihm den Rücken zu. Wenn er jetzt nicht floh, so hatte er überhaupt die Absicht, gar nicht uns zu entwischen. Ich griff gespannt mit der rechten Hand nach dem Lasso. Richtig. Ein Knirschen des Sandes, wie unter den Hufen eines Pferdes, welches auf den Hinterbeinen herumgeworfen wird. Schnell erhob ich mich wieder im Sattel und drehte mich um. Da hinten flog er in Karriere auf dem Wege zurück, den wir gekommen waren. Doch in demselben Augenblicke hatte ich mein Pferd gewendet und flog hinter ihm her. Mein Rappe hatte nicht ohne Grund den Namen Hatter Tiedler, was so viel wie Blitz bedeutet. Er war dem Pferdeschieber Bix überhaupt und ganz besonders auch in Beziehung auf die Schnelligkeit weit überlegen. Es war noch nicht eine einzige Minute vergangen, so war ich dem Flüchtlinge so nahe, dass mein Lasso ihn erreichen musste. »Halt an«, rief ich ihm zu. »Uff, uff«, antwortete er in schrillem Tone, was so viel bedeuten sollte, »nein, das fällt mir gar nicht ein.« Da flog mein Lasso nach vorn, die Schlinge senkte sich auf ihn nieder und fasste ihn bei den beiden Armen, die sie ihm an den Leib zog. Ich hielt meinen Rappen an, und der Ruck, den der Lasso dadurch erhielt, riss den Indianer vom Pferde. Ich sprang ab und kniete bei ihm nieder. Er lag bewegungslos. »Ist mein junger Bruder noch am Leben?«, fragte ich, denn es war leicht möglich, dass er den Hals gebrochen hatte. Solche Unfälle kommen bei dem Fangen mit dem Lasso häufig vor. Er antwortete nicht. »Wenn Schieber Big nicht redet, werde ich ihn wie eine Leiche auf das Pferd schnallen. Wenn ihm dann die Glieder schmerzen, hatte er es sich selbst zuzuschreiben«, warnte ich. »Ich lebe«, antwortete er jetzt. »Hast du Schaden genommen?« »Nein.« »So rufe dein Pferd herbei.« Es war, als er aus dem Sattel gerissen wurde, noch eine Strecke weit fortgelaufen. Er stieß einen scharfen Pfiff aus und es kam. »Jetzt werde ich meinem jungen Bruder die Hände binden. Er selbst ist schuld daran, dass ich das tun muss.« Er lag noch am Boden. Die Schlinge des Lasso hielt ihm die Arme am Leibe fest. Ich half ihm beim Aufstehen, band ihm die Hände zusammen und befahl ihm aufzusteigen. Als er das getan hatte, zog ich ihm unter dem Bauche des Pferdes einen Riemen von einem Fuße zum anderen und band dann seine Zügel mit den meinigen zusammen. Dadurch bekam ich sein Pferd in meine Gewalt und er konnte nicht herunter. Nachdem ich mir den zusammengeschlungenen Lasso wieder über die Schulter gehängt hatte, stieg ich auf und ritt mit dem Gefangenen im Galoppe zurück, unserer Truppe nach. Diese war halten geblieben, weil man bemerkt hatte, dass wir fehlten. Old Shorthand, Bubble, Parker, Hawley und Enchar Co. kamen uns entgegen. »Gott sei Dank, da seid ihr ja«, rief der alte König der Cowboys aus. »Wo habt ihr denn gesteckt, Mr. Shatterhand?« »Wir haben einen kleinen Aus- oder Rückflug unternommen«, antwortete ich. »Der Rote wollte wohl echappieren.« »Ja.« »Da habt ihr es. Sage ich nicht, dass diese Kerls alle nichts taugen. Solche Kerls darf man nicht mit Handschuhen anfassen, wie das so eure Mode ist. Hoffentlich ist er nun gebunden?« »Ganz nach eurem Wunsche, Mr. Cutter.« »Warum sagt ihr das so ironisch, Sir?« »Weil er schon vorher gefesselt war.« »Das ist mir neu, habe nichts davon gesehen.« »Ob mit Riemen gefesselt oder durch meine Augen bewacht, das ist ganz dasselbe.« »So, na, wenn eure Augen Riemen sind, so lasst sie nicht zu lang herunterhängen. Die Pferde könnten sie euch wegtreten. Tis clear.« Ich hätte ruhig hinterherreiten können, denn eine Wiederholung des Fluchtversuches war nun vollständig ausgeschlossen. Dennoch begab ich mich wieder an die Spitze, denn ohne meine Führung hätten die anderen den Weg verfehlt. Auch Schieber Big hätte, selbst wenn er nicht in unsere Hände gefallen wäre, die Oase nicht überfallen können, weil es ihm unmöglich gewesen wäre, den neuen Durchgang durch den Kaktus zu finden. Er kannte nur den alten, und der war, wie schon erwähnt, von Bloody Fox zugepflanzt worden. Es war nach 6 Uhr dunkel geworden. Ungefähr 1,5 Stunden später kamen wir im Lager der Apachen an, bei denen sich der Fuchs befand. Er war natürlich sehr begierig zu erfahren, welchen Erfolg wir gehabt hätten, fügte aber der Frage, welche er daraufhin aussprach, gleich die Antwort hinzu. »Uff, da sehe ich, dass es gar keiner Erkundigung bedarf. Das sind ja eine ganze Menge Comanchen, die ihr mitbringt. Ihr seid also mit ihnen zusammengetroffen und habt sie gebeten, mitzukommen. Ist Chiba Big dabei?« »Yes«, antwortete Old Wubble, »werden doch die Roten nicht ohne ihren Anführer bringen.« »Sind welche erschossen oder verwundet worden? Haben sie sich gewehrt?« »Ist ihnen nicht eingefallen. Es hat keiner ein Löchlein in die Haut bekommen. Das ging so sauber zu wie in der Knabenschule, wenn Tintenkleckse ausradiert werden. Will es euch erzählen, wenn es euch Vergnügen macht. Fürs Erste aber wollen wir hinein zum Wasser, um die Pferde trinken zu lassen. Das ist das Notwendigste, was geschehen muss.« Er hatte recht. Ich stieg ab und band Schieber Big los. Wenn mein roter Bruder sich eingebildet hat, Bloody Fox überfallen zu können, so hat er sich in einem großen Irrtum befunden. Die Gegend ist ganz anders geworden, als sie damals war. Weil du der Flucht verdächtig bist, wirst du den richtigen Weg nicht sehen dürfen. Ich nahm ihn vom Pferde, verband ihm die Augen und ergriff ihn beim Arme, um ihn durch den Kaktus nach der Hütte zu führen. Die Weißen und Encharko folgten uns. Die Gefangenen waren den Apachen sogleich zur Bewachung übergeben worden. Ihre Pferde wurden auch hereingebracht, um getränkt zu werden. Eigentlich hatte ich die Absicht gehabt, nicht nur den feindlichen Comanchen, sondern auch den Apachen den Zutritt zu dem Innern der Oase zu verwehren. Es war immer am besten, gar keinen von ihnen diese Örtlichkeit kennenlernen zu lassen. Aber dies hatte sich durch das unvermeidliche Tränken der Pferde als hinfällig erwiesen. Wenn über 300 Pferde und ebenso viele Menschen mit Wasser zu versehen waren, konnte der Quell unmöglich verborgen bleiben. Während die anderen sich draußen an den Tischen niedersetzten, führte ich Schieber Big in das Innere des Hauses, wo ich ihn anband. »Mein Bruder hat es nur sich selbst zuzuschreiben, dass ich dies tue«, sagte ich. »Hätte er mir sein Wort gegeben, nicht zu entweichen, so dürfte er jetzt frei hier herumgehen.« »Dieses Wort darf ich nicht geben«, antwortete er. »Ich bin ein Häuptling der Comanchen, und da unsere Krieger sich in Gefahr befinden, habe ich die Pflicht zu fliehen, sobald es möglich ist.« »Diese Möglichkeit wird nicht eintreten.« »Vorhin war sie da.« »Nein.« »Wenn das Pferd meines weißen Bruders nicht schneller gewesen wäre als das meinige, wäre ich entkommen.« »Hast du das wirklich geglaubt?« »Ja.« »So habe ich dich für scharfsinniger gehalten, als du bist. Wir befanden uns erst dem Zuge voran. Warum blieb ich dann mit dir zurück?« »Weil du glaubtest, mich sicher zu haben.« »Nein, ganz im Gegenteil, weil ich wusste, dass du fliehen wolltest. Und weshalb hielt ich an, um nach meinem Sattelzeuge zu sehen?« »Weil etwas daran zerrissen oder verschoben war.« »Auch nicht, sondern um dir Gelegenheit zu geben, die Flucht zu ergreifen.« »Uff«, rief er verwundert, »Old Shatterhand wollte mich an der Flucht verhindern und hat mir doch die Gelegenheit dazu gegeben?« »Das begreifest du nicht?« »Wer kann das begreifen?« »Jeder Mensch, welcher gelernt hat, nachzudenken. Gerade weil ich die Flucht verhindern wollte, habe ich dir die Gelegenheit dazu gegeben. Wärest du in einem Augenblicke geflohen, an welchem ich nicht darauf vorbereitet war, so hättest du, weil es dunkel war, trotz der Schnelligkeit meines Pferdes entkommen können. Ich musste also vorbereitet sein, und das konnte nur dadurch geschehen, dass ich selbst den geeigneten Augenblick herbeiführte. Dann war ich umso schneller hinter dir her.« »Uff, uff! Siehst du es jetzt ein?« Ich sehe ein, dass es wahr ist, was alle roten und weißen Krieger wissen. Old Shatterhand ist nicht zu überlisten, sondern er überlistet sie alle. Dich heute zu überlisten, dazu gehörte gar nicht viel. Du bist ein Häuptling, aber doch noch fast ein Knabe. Wenn du das wenigstens mir gegenüber beherzigen willst, so kann es dir nur zum Vorteile sein. Sei froh, dass mein Pferd schneller war als das deinige und ich infolgedessen nur den Lasso angewendet habe. Hätte ich dich nicht so rasch einholen können, so wäre ich gezwungen gewesen, dich zu erschießen. Shiba Big hat keine Angst vor dem Tode. Das weiß ich, aber deine Flucht hatte doch nur den Zweck, die Comanchen zu benachrichtigen. Hättest du das tun können, wenn du erschossen worden wärest? Uff, nein. Du musst also einsehen, dass du auch in dieser Beziehung unüberlegt gehandelt hast. Und wie konntest du vergessen, dass ich deine Medizin besitze? Ich vergaß es nicht. Und wolltest dennoch fort? Sonderbar. Mochte dir die Flucht gelingen oder nicht, so wäre deine Seele für immer verloren gewesen. Nein. Doch, wer seine Medizin verliert, der kann sich eine andere suchen und dadurch seine Seele retten. Wer sich aber seine Medizin abnehmen lässt und sie wird vernichtet, dessen Seele ist auch vernichtet und wird nie in die ewigen Jagdgründe gelangen. Old Shatterhand sagt da etwas, was er selbst nicht glaubt. Ich sah trotz des schwachen Scheines der in der Stube brennenden selbstgefertigten Talgkerze, dass sein Gesicht einen selbstbewussten, ja, ich möchte sagen, einen überlegenen Ausdruck annahm. Über das, was er jetzt dachte, hätte ein Deutscher sich wahrscheinlich ausgedrückt. Jetzt habe ich Old Shatterhand im Sacke. Ich antwortete. Ob ich es glaube oder nicht, das ist Nebensache, aber ihr glaubt es. Wenn ein roter Krieger einem Feind die Medizin abnimmt und sie aufbewahrt, so muss die Seele desselben ihn in den ewigen Jagdgründen bedienen, außer der große Geist auf ihm bat ihn dem Weg, sich eine neue Medizin zu erwerben. Wird aber die Medizin nicht aufbewahrt, sondern vernichtet, so ist mit ihr die Seele vernichtet für alle Ewigkeit. Das ist doch euer Glaube. Aber nicht der meinige. Nicht? Fragte ich, scheinbar überrascht. Nein. Auch ich habe es geglaubt, aber nur so lange, bis mein großer Bruder Old Shatterhand mir von dem großen Manitou erzählte, der alle Menschen erschaffen hat, der allen gleiche Liebe gibt und zu dem alle Seelen zurückkehren werden. Kein Mensch kann einem anderen seine Seele nehmen. Es wird nach dem Tode keine Herrscher und keine Diener, weder Sieger noch Besiegte geben. Vor dem Stuhle des großen guten Manitou werden alle Seelen gleich sein. Es wird ewige Liebe und ewiger Friede herrschen und weder Kampf noch Jagd und Blutvergießen geben. Wo sollen da die Jagdgründe liegen, von denen unsere Medizinmänner sprechen? Er hatte das in einem Eifer, der sich von Wort zu Wort steigerte, gesagt. Ich freute mich aufs Herzlichste darüber. Das war es ja, was ich hatte erfahren wollen. Der Same, den ich damals in sein Herz gesät hatte, war also doch aufgegangen und hatte unter der starren Rinde feste Wurzeln geschlagen. Ja, wenn du so denkst, dann hat ja keine Medizin mehr Wert für dich, sagte ich, scheinbar absichtslos. Sie ist das Zeichen, dass ich Krieger bin, weiter nichts. Dann hat es auch keinen Zweck, dass ich sie behalte. Hier hast du sie zurück. Ich nahm sie von meinem Halse und gab sie ihm. Er hing sie sich um und antwortete. Sie hat mit meiner Seele nichts zu tun, aber sie ist das Zeichen des Kriegerranges und darum danke ich dir, dass du sie mir wiedergibst. Hast du schon mit anderen roten Kriegern darüber gesprochen, dass die Seele und die Medizin zwei Dinge sind, die einander nichts angehen? Nein. Warum nicht? Weil sie es nicht glauben würden. Aber du hast es doch mir geglaubt. Mein Mund ist nicht der deinige, und wenn ich ganz dasselbe sage, was du gesagt hast, so ist es doch nicht dasselbe. Wird Old Shatterhand heute hier bleiben? Ich durfte ihm keine Auskunft erteilen und antwortete darum über seine Frage weggehend. Mag ich hier sein oder nicht, es wird dir an nichts fehlen. Da du fliehen willst, muss ich dich noch als Feind betrachten, aber du sollst dich wenigstens zwischen diesen vier Wänden frei bewegen dürfen. So willst du mich losbinden? Bob, der Neger, wird dies später tun. Der Neger? Soll ein Neger mich berühren? Weißt du nicht, dass kein roter Krieger mit einem Neger etwas zu tun haben mag? Und weißt du nicht, dass der große Manitou alle Menschen erschaffen hat und alle gleich sehr liebt, Mögen Sie nun eine schwarze, rote oder weiße Haut besitzen?« Er blickte verlegen vor sich nieder. »Und was hast du gegen unseren Bob?« fuhr ich fort. »Er war dabei, als wir dich damals retteten. Du bist ihm nicht weniger Dank schuldig als uns. Er ist ein besserer Mensch, als du gewesen bist. Er hat niemals einem Menschen Freundschaft vorgelogen. Du aber hast Bloody Fox dein Leben zu verdanken und mit ihm die Pfeife des Friedens und der Freundschaft geraucht und bist trotzdem jetzt hierher gekommen, ihn aus seinem Home zu vertreiben und zu töten. Sag mir da einmal aufrichtig, wer steht höher, er oder du?« Er antwortete nicht. »Du schweigst, das ist genug. Denke über dich nach. Damit du das ungestört tun kannst, werde ich jetzt gehen.« Meine Worte klangen vielleicht streng, aber sie waren gut gemeint und ich hoffte, dass sie den beabsichtigten Eindruck machen würden. Ich ging hinaus und winkte den Neger zu mir. Ich kannte ihn und wusste, dass er seiner Aufgabe gewachsen sei. Ich musste ihm die Sache nur richtig plausibel machen. Der Gefangene war streng zu bewachen, sollte aber nicht gequält werden. »Komm einmal her, Bob«, sagte ich. »Ich habe dir etwas mitzuteilen.« »Schön. Master Shatterhand, Master Bob etwas mitteilen.« »Es ist sehr wichtig.« »Wichtig? Oh, oh! Master Bob sei ein sehr tüchtig Gentleman, wenn wichtig Sache mitgeteilt bekommen.« Er verdrehte vor Stolz die Augen, so dass nur das Weiße zu sehen war. »Ich weiß, dass du ein sehr starker und tapferer Mann bist, nicht, alter Bob?« »Oh ja, oh! Bob sei sehr stark und tapfer.« »Aber auch listig?« »Sehr listig, sehr. Listig wie, er sann nach. Es schien ihm kein genug augenfälliges Beispiel von List einfallen zu wollen. Dann schlug er froh die Hände zusammen, denn er hatte eins gefunden und fuhr fort. »Listig wie Fliege, grad wie Fliege.« »Fliege? Hältst du die Fliege für ein so außerordentlich listiges Geschöpf?« »Yes. Oh, oh, Fliege, sehr listig, sehr. Setzen sich immer nur auf Nasenspitze.« »Und das ist List?« »Sehr viel List, denn Nasenspitze seien ganz vorn und Fliege da kann gleich schnell wieder fortfliegen.« »Schön, das imponiert mir allerdings.« »Also, ich brauche deine Stärke, deine Tapferkeit und deinen Mut. Hast du gesehen, dass ich Shiba Big in die Stube geschafft habe?« »Ja, Master Bob haben lauschen durch Tür und sehen, dass junge Häuptling liegen auf Diele und seien mit Riemen fest angebunden.« »Richtig. Er will fliehen, darum muss er streng bewacht werden. Das sollst du tun.« »Well, Master Bob sich setzen zu ihm ganze Nacht und ganzen Tag und ihn nicht lassen aus allen zwei Augen.« »Das wird nicht gerade nötig sein. Du wirst ihn nachher, wenn ich fort bin, losbinden. Er soll frei in der Stube umhergehen können, aber heraus darf er nicht.« »Oh no, darf nicht heraus. Aber wenn dennoch will heraus, was muss Herr Bob dann tun?« »Du lässest ihn auf keinen Fall heraus.« »Nein, gar nicht. Sobald er steckt Nase heraus, muss Herr Bob ihm geben einen Hieb darauf.« »Das darfst du nicht tun. Schläge sind für einen roten Krieger die größte Beleidigung.« Da kratzte er sich verlegen hinter dem Ohr und sagte: »Oh, oh, das bös, sehr bös. Master Bob ihn nicht lassen heraus und doch nicht dürfen schlagen. Master Bob ihn müssen losbinden und doch ihn festhalten.« »Ja«, lächelte ich, »es ist eine sehr schwierige Angelegenheit, aber du bist der richtige Mann dazu. Du bist schlauer und listiger als der Fuchs. Du bist so listig wie eine Fliege auf der Nasenspitze und wirst keinen Fehler machen. Dir vertraue ich diesen wichtigen Gefangenen an. Er wird losgebunden und bekommt zu essen und zu trinken, darf aber nicht zur Tür heraus, auch nicht etwa zu einem Fenster. Aber schlagen darfst du ihn nicht.« »Auch nicht erschießen?« »Das nun gar nicht. Du musst dich da ganz auf deine große, anerkannte Pfiffigkeit verlassen.« Er sann nach und antwortete dann auf diese Schmeichelei mit einem unendlich glückseligen Lächeln. »Oh, ah, oh, Master Bob sein pfiffig. Master Bob weiß jetzt, wie machen. Soll Bob es sagen?« »Nein, ich brauche es jetzt nicht zu wissen, aber ich bin überzeugt, dass ich mit dir zufrieden sein kann, wenn ich zurückkehre.« »Zufrieden, sehr zufrieden. Master Bob haben einen Gedanken, der sehr pfiffig, sehr. Schieber Big drinstecken, losbinden und doch nicht heraus können, ihn auch nicht schlagen oder schießen. Das machen Massa Bob, sehr schlau. Massa Shatterhand werden sehen. Gut, lieber Bob, es soll mich sehr freuen, wenn ich dich bei meiner Rückkehr loben kann. Ich wusste gar wohl, weshalb ich gerade ihm die Beaufsichtigung dieses Gefangenen übergab. Apachen mochte ich diesen nicht anvertrauen. Und ebenso gut wusste ich, warum ich den Gedanken nicht wissen wollte, der dem Neger gekommen war. Ich wollte nichts mit einer Verantwortung zu tun haben, die es nach den Anschauungen der Bleichgesichter vielleicht nicht gab, welche aber nach indianischen Begriffen sehr groß sein konnte. Tat der Schwarze ohne mein Wissen mit dem Gefangenen etwas, was das Ehrgefühl Schieber Bigs verletzte, so durfte dieser nicht denselben Maßstab daran legen, als wenn es mit meiner Genehmigung oder gar in meinem Auftrage geschah. Ich ging nun zunächst zu Bloody Fox, um mit ihm über seine Aufgabe zu sprechen. Er stand mit Old Shorehand zusammen und empfing mich mit den Worten: »Ich habe gehört, dass ich zu Winnetou reiten soll, um ihn und seine Apachen in die rechte Richtung zu bringen. Wann soll ich fort von hier?« »Noch heute Abend, so bald wie möglich.« »Und wo werde ich ihn treffen?« »Das ist nicht genau zu sagen, lässt sich aber ungefähr berechnen. Er ist auf der Spur Schieber Bigs zurück, welche ganz genau westlich bis zu den 100 Bäumen geht. Da er die Pfähle zu entfernen und mitzuschleppen hat, mit welchen der junge Häuptling den Weg nach hier bezeichnete, so wird er länger zubringen, als wenn er ohne Aufenthalt reiten könnte. Er kann diese Arbeit auch während des größten Teiles der Nacht tun, denn die Sichel des Mondes wird in kurzer Zeit erscheinen«, unterbrach er mich. »Allerdings, und darum denke ich, dass er wahrscheinlich gegen Mittag bei den 100 Bäumen ankommen wird. Dort hat er die Pferde zu tränken und wenigstens eine Weile ausruhen zu lassen.« »Ganz recht, aber sehr lange wird er sich nicht dort verweilen. Ich kenne ihn. Die Hauptsache ist, dass die Tiere Wasser bekommen. Was ihre Müdigkeit betrifft, so wird er darauf weniger Rücksicht nehmen, weil er weiß, dass er sie dann unterwegs nach Belieben schonen kann. Denn es steht da ganz in seinem Belieben anzuhalten und auszuruhen, wann und wo es ihm gefällt. Ich habe ihm gesagt, dass er von den 100 Bäumen an sich genau nach Südosten halten soll. Nehmen wir an, dass er von Kilometer zu Kilometer einen Pfahl anbringt und sich damit nicht allzu sehr beeilt, so lässt sich nicht schwer berechnen, an welchem Punkte er von hier aus zu treffen sein wird.« »Well, da weiß ich nun, woran ich bin. Habt ihr sonst noch eine Bemerkung, Mr. Shatterhand?« »Ja, Wupperumugi wird hinter ihm herkommen und darf nur auf indianische Spuren treffen.« »So muss ich also meine Stiefel ausziehen und Moccasins anlegen. Ich habe stets mehrere Paare hier, weil ich in dieser Abgeschiedenheit gezwungen bin, auf Vorrat zu sehen.« »Ah, wenn ich auch ein Paar haben könnte.« »Und ich auch«, fiel Old Shorehand ein. »Wir müssten uns sonst von den gefangenen Comanchen welche nehmen und was diese an den Füßen gehabt haben. Da kann ich wahrscheinlich Rat schaffen, denn ich habe mehrere Größen, weil Bob oft auch welche trägt. Wartet einige Augenblicke, ich werde sie holen.« Er ging in das Haus und brachte die indianischen Schuhe. Eine Probe ergab, dass sowohl für Old Shorehand wie auch für mich passende vorhanden waren. Wir zogen sie an und übergaben Bob unsere Stiefel, um sie bis zu unserer Rückkehr aufzubewahren. Anders stand es mit Old Wubble, für dessen Meterfüße Fox nichts Geeignetes besaß. Wir schickten ihn mit Encharco hinaus zu den Comanchen. Vielleicht gab es unter diesen einen, der ähnlich ausgebildete Gehwerkzeuge besaß. Um in Beziehung auf Winnetou die Hauptsache nicht zu vergessen. Er muss Wasser haben, fuhr ich in dem unterbrochenen Gespräche fort. Glücklicherweise sind Schläuche hier. Ja, nickte Fox. Ich werde sie sogleich füllen. Aber allein kann ich mich nicht mit ihnen schleppen. Darf ich einige Apachen mitnehmen? Natürlich, doch nicht zu viele, sonst sieht Wupperumugi, dass er einer größeren Schar von Reitern folgt, als Schieber Big bei sich gehabt hat. Hierbei komme ich auf eine Idee, welche mich sehr wahrscheinlich vor einem Unterlassungsfehler bewahrt oder, wenn das nicht, uns den Fang der Comanchen erleichtert. Ich wollte erst nur mit euch, Mr. Shorehand und mit Old Wubble reiten, denke aber jetzt, dass es besser ist, wenn wir so 50 oder 60 Apachen mitnehmen. Auf einen Kundschaftsritt? Verwunderte sich Old Shorehand. Da pflegt man doch so wenig zahlreich wie möglich zu sein. Allerdings. Aber vielleicht wird aus dem beabsichtigten Speerritter etwas ganz anderes. Soweit wir jetzt den Plan der Comanchen kennen, kommt zunächst Wupperumugi mit seiner Schar bei den 100 Bäumen an. Das wird, wie ich erlauscht habe, morgen Abend sein. Er wird dort während der Nacht bleiben und dann längs der Pfähle weiterreiten. Er lockt die weiße Kavallerie hinter sich her. Wann diese folgt, das weiß man nicht. Lässt sich aber vermuten, da ich aus Schibabik herausgelockt habe, dass Nahle Masiuf einen halben Tag später als Wupo-Umugi kommen wird, und die Weißen sind doch vor Nahle Masiuf zu erwarten, welcher die Aufgabe hat, sie vor sich herzutreiben. Das Militär wird also wahrscheinlich übermorgen Vormittag bei den 100 Bäumen ankommen. Das denke ich auch. Sind diese Weißen dann fort, hinter Wupo-Umugi her, wird Nahle Masiuf erscheinen und ihnen folgen. Unsere bisherige Absicht war nun, diese einzelnen Trupps ziehen zu lassen und in der ihnen gelegten Falle einzuschließen. Und das ist das Beste, ja das Einzige, was wir tun können, fiel Bloody Fox ein. Leider nicht. Ich wundere mich jetzt außerordentlich darüber, dass es keinem von uns eingefallen ist, welchen großen Fehler wir dadurch begehen würden. Fehler? Wieso? Bedenkt doch, dass es zwei verschiedene Indianertrupps sind, welche wir im Kaktus einschließen wollen. Nun, was ist da zu bedenken? Dass sich die Weißen zwischen ihnen befinden. Ahnt ihr jetzt, was ich meine? Well, es ist wahr, rief Old Shorehand aus. Das ist ein Fehler in unserem Plane, ein so großer, dass ich kaum begreifen kann, wie wir ihn machen konnten. Wir müssten die Weißen mit den Roten einschließen und hätten dadurch das Spiel verloren. Wenn auch das nicht, Mr. Shorehand, aber es würde für uns weit schwerer sein, es zu gewinnen. Die Comanchen würden sich der Kavallerie bemächtigen und dadurch zu einem Trumpfe gelangen, der nicht leicht zu überbieten ist. Darum werden wir drei nicht allein reiten, sondern eine Abteilung unserer Apachen mitnehmen. Den Zweck werdet ihr erraten. Sehr leicht. Es gilt Nahle Masiuf? Ja, wir lassen ihn gar nicht in die Falle gehen, sondern nehmen ihn schon bei den 100 Bäumen gefangen. Ein vortrefflicher Gedanke, Sir. Ja, vortrefflich, ganz vortrefflich, wenn er nicht zu kühn ist, bemerkte Bloody Fox. Zu kühn? Inwiefern? Fragte ich. Spracht ihr nicht davon, nur 50 oder 60 Apachen mitzunehmen? Ja. Wird diese Zahl genügen? Ich denke es. Und ich bezweifle es. Verzeiht, dass ich so aufrichtig bin, dies zu sagen. Pschah! Es ist ja gerade notwendig, dass ein jeder ehrlich seine Meinung sagt. So erlaube ich mir, daran zu erinnern, dass Nahle Masiuf wahrscheinlich über 150 Krieger bei sich haben wird. Das ist allerdings anzunehmen. Und die wollt ihr mit 50 bis 60 Apachen fangen? Nein, das wäre freilich ein mehr als kühnes, es wäre ein lächerliches, ein höchst leichtsinniges Unternehmen. Ich werde viel, viel mehr Leute bei mir haben. Woher sollen die kommen? Aber Fox, Fox, ist das so schwer zu begreifen? Helft mir auf die Sprünge, Sir. Ich weiß wirklich nicht, woher eure weitere Kräfte kommen sollen. Und die Kavallerie? Er sah mir überrascht in das Gesicht, schlug sich mit der Hand an die Stirn und rief: So ein Esel! Das ist ja die reine Blindheit, mit der ich geschlagen war. Natürlich werden die weißen Reiter euch beistehen. Ganz natürlich. So dumm wie in diesem Augenblicke bin ich noch nie gewesen. Ihr habt dabei den Trost, dass auch ich erst vor einigen Minuten auf diesen Gedanken gekommen bin. Und er lag doch so nahe, dass jedes Kind ihn fassen konnte. Ich werde Encharko sagen, dass... Ah, da kommt er ja. Der Unteranführer der Apachen kam mit Old Wubble zurück. Ich schickte ihn wieder hinaus, diejenigen Krieger auszuwählen, welche uns begleiten sollten. Der alte König der Cowboys stand in einer so eigentümlichen Haltung vor uns, dass ich ihn unwillkürlich fragte. Was habt ihr, Sir? Seid ihr unwohl? Yes, sehr, außerordentlich unwohl, nickte er. Wo liegt das Leiden? Tief, sehr tief. Er zeigte dabei mit dem Finger nach unten. Ah, in den Füßen wohl. Yes. Die Moccasins. Mag der Teufel holen, platzte er zornig heraus. Habt ihr welche gefunden? Und was für welche? groß genug. Und wie groß? So groß, dass man sich ordentlich schämen muss, sie anzuziehen. Dieser Rote, dem wir sie abgenommen hatten, besitzt keine menschlichen Füße, sondern wahre Bärentatzen. Nun, was weiter? Was weiter? Das fragt ihr noch. Natürlich. Da ist gar nichts Natürliches dabei. Es ist ganz selbstverständlich, dass ich wütend sein muss. Aber warum wütend? Thunderstorm, seht ihr das wirklich noch nicht ein? Ich bin wütend und ganz außer mir, weil diese kolossalen Schuhe mir immer noch nicht passen. Sie sind noch zu klein. Das ist freilich sehr bedauerlich. Aber nicht für euch, sondern für mich, Sir, fuhr er mich zornig an. Das bezweifle ich gar nicht, Mr. Cutter, lachte ich. Ja, lacht nur zu. Ihr würdet aber nicht lachen, wenn ihr das niederträchtige Gefühl hättet, welches ich empfinde. Wirklich, seid ihr auch einmal gefühlvoll. Und wie? Seht ihr denn nicht, wie krumm und trostlos ich dastehe? Meine Zehen sind so rund gebogen, dass man sie für Nullen halten könnte. So macht sie gerade. Geht nicht, die Mokassins sind zu kurz. Wisst ihr vielleicht ein Mittel gegen meine Qualen? Ja. Welches? Ich kann doch die Schuhe nicht länger machen. Nein, aber Löcher könnt ihr hineinschneiden. Ah, Löcher? Ja. Vortrefflicher Gedanke, ganz vortrefflicher. Old Shatterhand ist doch der pfiffigste Kopf, der jemals zwischen zwei Schultern gesessen hat. Löcher hineinschneiden. Das werde ich gleich tun, sofort. Die Zehen werden zwar ein wenig herausgucken, aber das schadet nichts. Ich gönne ihnen die Freude, auch einmal das liebe Tageslicht zu sehen. Er zog das Messer und setzte sich nieder, um die vorgeschlagene Operation augenblicklich auszuführen. Als wir uns dann von Fox, Parker und Hawley verabschiedet hatten und mit unseren Pferden hinaus zu den Apachen kamen, standen 60 von ihnen bereit, uns zu begleiten. »Hat mein weißer Bruder mir noch einen Befehl zu erteilen?« fragte mich Encharko. »Du wirst dafür sorgen, dass an dem Wege, der nach der Oase führt, sich stets einige Wachen befinden. Ich habe Schieber Big dem Neger Bob übergeben, der ihn nicht aus dem Hause lassen soll. Er sind auf Flucht. Der Schwarze wird ihn nicht aus den Augen lassen. Auf keinen Fall kann der junge Häuptling durch den dichten Kaktus entkommen. Er muss den einzigen Weg wählen, der hindurchführt, und dabei auf diese Wächter treffen.« »Was sollen wir tun, wenn er kommt?« »Ihn festhalten.« »Ich meine, wenn er sich wehrt.« »Da muss natürlich Gewalt angewendet werden. Ich will ihn so viel wie möglich schonen, aber entkommen darf er auf keinen Fall. Wenn es nicht anders geht, muss er das Leben lassen. Ebenso streng hast du darauf zu sehen, dass keiner von seinen Comanchen entweicht.« Nun war weiter nichts zu sagen, und wir ritten fort, als eben die dünne Sichel des Mondes am Horizonte erschien. Ein nächtlicher Ritt durch die im Mondenscheine sich dehnende Wüste. Wie gern gönnte ich meinen lieben Lesern die hehren Empfindungen, welche die Menschenbrust dabei höher und höher schwellen lassen. Nur muss das Herz frei von Sorge und allem sein, was es beklemmen und beengen kann. Ich habe zuweilen geträumt, ich könne fliegen. Der Körper ist vorhanden, hat aber weder Umfang noch Gewicht und scheint sich in eine durchaus rein geistige Potenz verwandelt zu haben, die frei in alle Richtungen streben kann, ohne durch den hindernislosen Raum gestört zu werden. So bin ich geschwebt hoch über der Erde hin, weit über sie hinaus, von Mond zu Mond, von Stern zu Stern, aus einer Unendlichkeit in die andere, von unaussprechlicher Wonne erfüllt. Das war aber nicht eine Wonne des Stolzes darüber, dass ich selbst es war, der den Raum besiegte, sondern die demütige und vertrauensvolle Seligkeit, dass allmächtige Liebe mich trug und immer weiter und weiter führte. Dann lag ich nach dem Erwachen noch lange geschlossenen Auges da, um mich langsam zu besinnen, dass es nur ein Traum gewesen und ich ein ohnmächtiger Knecht der Zeit und des Raumes sei. Nicht so wie in einem solchen Traume, aber ähnlich ist es, wenn man auf leichtfüßigem Pferde oder Dromedar über die Wüste fliegt. Man kennt nichts Störendes, nichts Hemmendes, denn das einzige Hindernis, welches es gibt, ist der Boden, der hinter einem verschwindet und mehr einen Halt als eine Hemmung bietet. Das Auge haftet nicht auf ihm, sondern auf dem Horizonte, der sich wie eine sichtbare, aber nicht zu ergreifende Ewigkeit immer von neuem gebiert, Es richtet sich nach oben, wo zwischen den strahlenden Lichtern des Himmels immer andere und andere, immer mehr und mehr Lichter erscheinen, bis der Blick sie nicht mehr zu fassen vermag. Und wenn der Sehnerv an dieser Anfangs- und Endlosigkeit ermüdet und die staunend erhobene Wimper sich niedersenkt, so wehrt die Unendlichkeit im eigenen Innern fort und es entstehen Gedanken, die nicht auszudenken sind. Es steigen Ahnungen auf, die man vergeblich in Worte fassen möchte. Und es wallen und wallen Gefühle und Empfindungen empor, die man aber nicht einzeln zu fühlen und zu empfinden vermag, weil sie eine einzige endlose Woge bilden, auf und mit welcher man weiter und weiter schwebt, immer tiefer und tiefer hinein in ein andächtiges Staunen und ein beglückendes Vertrauen auf die unfassbare und doch allgegenwärtige Liebe, welche der Mensch trotz des Wörterreichtums aller seiner Sprachen und Zungen nur durch die eine Silbe anzustammeln vermag. Gott. Gott. Gott. Könnte mir jemand eine Feder geben, aus welcher die richtigen Worte flössen, den Eindruck zu beschreiben, den ein solcher nächtlicher Wüstenritt auf ein gläubiges Menschenherz hervorbringt? Es senkt sich von den leuchtenden Sternen des Firmamentes eine große himmlische Bestätigung nieder auf das Gemüt. Du hast das rechte Teil erwählet, und das soll nicht von dir genommen werden. Der aber, der seinen Gott verloren hat, der reitet durch Sand und Sand und wieder Sand. Er sieht nichts als Sand. Er hört ihn Stunden und Stunden lang von den Hufen des Pferdes rieseln und wie die traurige Öde sich vor ihm immer und immer erneut und ihm nichts bringt und bietet als Sand und wieder Sand, so gibt es in den verlorenen Tiefen seines Innern auch nur eine unsagbar elende Wüste, einen trostlosen, toten Sand, der keinem Helmchen, keinem Würzelchen Leben bieten kann. Für solch einen Unglücklichen kann man nichts tun, als nur beten. Wirklich. Kann man wirklich gar nichts für ihn tun, als nur beten? Ende von Abschnitt 18.